In diesem umzäunten Winkel des Hofes lagen allerhand Materialien. Aus der Tiefe des Hofes blickte hinter der Zaunecke ein niedriger, verräucherter Schuppen aus Backstein hervor, wahrscheinlich der Teil einer Werkstatt. Hier war sicher eine Werkstatt für Wagenbauer oder eine Schlosserei oder etwas Ähnliches, denn überall lag viel schwarzer Kohlenstaub. Hier könnte man es wegwerfen und fortgehen, durchzuckte es ihn plötzlich. Da er keinen Menschen auf dem Hof bemerkte, durchschritt er das Tor und erblickte sofort am Eingang eine am Zaun angebrachte Rinne, wie man sie oft auf solchen Höfen antrifft, wo viele Arbeiter, Handwerker, Lastwagen, Kutscher und so weiter aus- und eingehen. Und über der Rinne war am Zaun mit Kreide die übliche, witzige Bemerkung geschrieben: Stehen bleiben verboten. Dieser Umstand war ausgezeichnet. Es konnte somit keinen Verdacht erregen, dass er hier hineingegangen und stehen geblieben war. Hier alles einfach wegwerfen und fortgehen. Er blickte sich noch einmal um und wollte schon die Hand in die Tasche stecken, als er plötzlich an der äußeren Mauer zwischen dem Eingangstor und der Rinne, wo der freie Raum höchstens einen Meter breit war, einen großen, unbehauenen Stein bemerkte, der gut einen halben Zentner schwer sein mochte und an die Straßenmauer angelehnt war. Hinter dieser Mauer war die Straße, der Fußweg. Man hörte die Schritte und das Schlurfen der Vorbeigehenden, aber hinter dem Tor konnte ihn niemand sehen, wenn nicht jemand von der Straße eintrat, was allerdings sehr leicht geschehen konnte, und darum musste er sich beeilen. Er beugte sich über den Stein, packte ihn oben mit beiden Händen fest an, nahm alle seine Kräfte zusammen und drehte ihn zur Seite. Unter dem Stein hatte sich eine kleine Vertiefung gebildet. Er begann sofort, alles aus den Taschen in diese Vertiefung hineinzuwerfen. Der Beutel kam oben aufzuliegen und trotzdem war noch Platz da. Dann packte er den Stein von Neuem an, drehte ihn mit einem Ruck zurück und er kam genau auf die frühere Stelle zu liegen, nur schien der Stein jetzt ein wenig höher zu stehen. Er scharrte mit dem Fuß rings um Erde zusammen und trat sie fest. So war nichts zu bemerken. Dann ging er hinaus und weiter über den Platz. Wieder überkam ihn, einen Augenblick lang, eine überwältigende Freude wie vorhin im Polizeibüro. »Alle Spuren sind verwischt. Und wem könnte es in den Sinn kommen, unter diesem Stein nachzusehen? Er liegt hier vielleicht schon seit dem Bau des Hauses und wird vielleicht noch ebenso lange liegen. Und selbst wenn man es finden sollte, wer könnte mich verdächtigen? Alles ist abgetan. Es gibt keine Beweise.« Und er lachte. Ja, er entsann sich später, dass ihn ein nervöses, vibrierendes, lautloses, andauerndes, kleines Lachen überfallen und dass er die ganze Zeit, solange er über den Platz ging, so gelacht hatte.